Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht geht's knapp 2 Stunden um die Abenteuer von Flo und Eddie, alias The Fluorescent Legion Eddie, alias Mark Volman und Howard Kalen. Zu ihren musikalischen Abenteuern erzählten unter anderem The Turtles, die Beteiligung an Frank Zappas Mothers of Invention und natürlich die Platten und Tourneen als Flo und Eddie. Am Mikrofon ist in den nächsten 2 Stunden Michael Frank. Precise, so totally emotionally draining that you can only stand to witness it one time and one time only. If this makes it onto the record, take it off right now. Take your record off if you've heard this more than once. The Tibetan Memory Trick. Mark Volman und Howard Kalen, Flo und Eddie also live 1975 im Roxy Theater in Los Angeles, mit einer Übung fürs Gedächtnis und für deutliche Aussprache, geeignet für Radio- und Fernsehansager oder wie Howard Kalen unlängst bemerkte, für eine Zeit, in der älter werden bedeutet, alles zu vergessen, was man je wusste. Die Übung wird in der Show als tibetanischer Gedächtnistrick angekündigt. Es wird aber nicht überraschen, dass die Inspiration des Schnellsprechspektakels aus einem anderen Kulturkreis stammt. Mark Volman nannte in den Anmerkungen zu einer Sammlung mit Flo und Eddie Live-Aufnahmen den US-Komiker Jerry Lewis als Quelle. Der wiederum habe die Nummer von einem langjährigen Freund, Del Moore. Jerry Lewis trat mit der Nummer unter anderem in der Tonight Show auf und als Flo und Eddie ihn später, in den 80er Jahren, trafen, führten sie die Nummer extra für ihn auf. Jerry Lewis meinte zwar, der Schluss ihrer Version sei falsch und rezitierte prompt seinen Schluss, Flo und Eddie blieben aber in ihren eigenen Shows lieber bei ihrer Version. The Zanzini Brothers Return nannten sie diese Nummer, als sie 1975 auf der LP Illegal, Immoral and Fattening erschien. Vor dem Track mit den Zanzini Brothers gab es eine kleine musikalische Visitenkarte, die Mark Volman und Howard Kalin an den Anfang ihres Debütalbums von Flo und Eddie stellten. Anno 1972 war das. Dieses Debütalbum hieß schlicht The Fluorescent Legion Eddie. Hier ist noch ein Song von diesem Album, Lady Blue. Lady Blue vom Debütalbum des Duos Flo und Eddie, alias Mark Volman und Howard Kalin. Die LP erschien erstmals 1972, erst 2008 wurde sie auf CD wiederveröffentlicht. Flo und Eddie ist die Abkürzung des ursprünglichen Namens des Duos, der etwas schwieriger auszusprechen war, The Fluorescent Legion Eddie. Mark Volman und Howard Kalin waren 1972 Mitte 20 und schon knapp 10 Jahre als Musiker tätig. Nach der gemeinsamen Zeit bei der Surfrock-Kapelle Crossfires erlebten sie mit den Turtles die angenehmen und unangenehmen Seiten von Popstar-Ruhm und Frank Zappas Mothers of Invention hatten sie durch ihre Gesangskunst und ihr komödiantisches Talent bereichert. Zappas Sturz von einer Londoner Bühne machte ihn länger arbeitsunfähig, als sich die beiden leisten konnten, also entstand mit Hilfe einiger wesentlicher Mitmütter das Debütalbum von Flo und Eddie. Die Zeit bei Zappa hinterließ deutliche Spuren, die Comedy-Elemente, mit denen sie Zappa zum Lachen brachten und das Publikum natürlich auch, brachten Flo und Eddie auch in ihre eigene Show mit ein. Anders als bei musikalischen Albereien der späten Turtles hatten die Witze und Parodien inzwischen oft einen zynischen Beigeschmack. In der ersten Hälfte der 70er Jahre etablierten sich Flo und Eddie auch als hochprofessionelle Begleitsänger. T-Rex gehörten zu ihren Kunden, ebenso wie Keith Moon und John Lennon. Aber der Spaß schien Grenzen zu haben. Als 1976 das vierte Flo und Eddie Album erschien, fanden sich darauf gleich mehrere Songs, die ihren Außenseiterstatus in der Branche beklagten bzw. Resignation ausdrückten, angesichts übler Geschäftspraktiken und anderem Musikgeschäftsmüll. Der erste Song des Albums Moving Targets heißt Mama, Open Up. Darin erscheint die fantasierte Rückkehr in den Uterus als die einzige Rettung. Mama, mach auf, ich komm zurück, ich mag's hier draußen nicht mehr. It started out so simple and got so far out of hand, making showbiz out of what was fun. From the time I stopped my schooling and went out to start a band, I've been living every minute on the run. And I've tried to be all that you hoped I'd be, just because we'll be right back. Die Eröffnungsnummer von Flo und Eddies viertem eigenen Album aus dem Jahr 1976. Mama, Open Up heißt der Song. Er beginnt mit den Zeilen: Es fing so einfach an und geriet komplett außer Kontrolle. Aus Spaß wurde Musikbusiness. Seit ich mit der Schule aufhörte und eine Band gründete, befand ich mich ständig auf der Flucht. Später heißt es: Motelzimmer und fliegende Gräber, ungenießbares Essen, auf der Jagd nach Ruhm, zwischen dem Fillmore und dem Weißen Haus. Aber keiner hört meine Platten, das Hausdach hat ein Leck und nach all den Jahren scheint mein Leben umsonst gewesen zu sein. Diese Zeilen stammen wie gesagt aus dem Song Mama Open Up, wie die meisten Flo und Eddie Stücke damals eine Eigenkomposition von Howard Kalen und Mark Volman. Dass der Song tatsächlich autobiografisch gemeint war, ist zum Beispiel an der Anspielung auf das Weiße Haus in Washington zu erkennen. 1970 traten die Turtles dort als erste Rockband auf Wunsch von Richard Nixons Tochter Trisha. Der Song Mama Open Up erschien auf dem 76er Album Moving Targets. Danach gab es erst einmal eine fünfjährige Plattenpause von Flo und Eddie. Dabei hatte es wirklich einmal so einfach und unbeschwert begonnen. Sleep till the morning comes, I dream about you, baby. And I feel alright, cause I know tonight I'll be with you, baby. And who makes me feel like smiling when the weary day is through? You, baby, and no one but you, baby, and nobody but you. Sweet, but it just can't compete with you, baby. You got everything I need, and nobody can please like you do, baby. Nobody but you. And who believes that my wildest dreams and my craziest schemes will come true? You, baby, no one but you, baby, nobody but you. Another place could have eased my mind, would have never seen your face or heard about you. But now you call my name in your reality, though it's hard to explain, I know I'll never be without you. I know nothing about you, but I know I don't doubt your love, and I know that it's real. By God above, I know how I feel about you. Dreams, but a heart full of love, and I know what it means to be without you. Come sit by my side and share with me all the feelings inside and the things that you see about you. I'd always know you'd be here today, waiting for me now. The time is right, so you'll hear me say that for all my life I will always stay about you. I know you'll be here today, waiting for me now. The time is right, so you'll hear me say that for all my life I will always stay about you, about you. Die musikalische Schizophrenie der letzten zwei Minuten war die Darstellung einer berüchtigten Figur mit gespaltener Persönlichkeit, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Die Single wurde 1963 oder 64 von den Crossfires aufgenommen, einer Surfband aus Westchester, einem Vorort westlich von Los Angeles. Die Crossfires gab es zwischen 1962 und 65. Die Bandmitglieder gingen damals noch zur Highschool oder Universität. Dann verwandelte sich diese Combo in die Folk-Pop-Band The Turtles. Fast alle Turtles hatten auch schon bei den Crossfires mitgemacht. Howard Kaplan nannte sich später Howard Kalen. Bei den Crossfires spielte er Saxophon oder sang. Mark Volman spielte Saxophon und sang ebenfalls. Bei Live-Auftritten stülpte Mark Volman sich bei den Freak-Out-Passagen dieser Nummer, also von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, eine schreckliche Gummimaske über und erschreckte die kleinen Kinder im Publikum. Kalen fabrizierte nur auf dem Mundstück des Saxophons fiese Geräusche und Solo-Gitarrist Al Nickel trat gegen den Gitarrenverstärker, damit die eingebaute Hallspirale schön schepperte. Al Nickel wurde ebenfalls ein Turtle, genauso wie der Bassist Chuck Ports und Drummer Don Murray. Die Crossfires war 1965 immerhin Hausband in einem Club in Redondo Beach für $150 Gage pro Woche, wie das Booklet der CD-Wiederveröffentlichung von Crossfire-Songs angibt. Der Plattenvertrag mit dem kleinen Label White Whale machte aus der Surfband eine vom Folkrock à la Birds beeinflusste Gruppe. Den ersten Hit der Turtles gab es im Spätsommer 1965 mit einer Komposition von Bob Dylan, It Ain't Me Babe. Zwei Singles der Turtles waren vor Dr. Jekyll und Mr. Hyde von den Crossfires zu hören, You Baby. Die dritte Single der Band kam im Frühjahr auf Platz 20 der US-Hitparade vom Billboard und danach gab's Me About You, eine posthume Single der Turtles aus dem Jahr 1970. Dass die musikalischen Interessen der Turtles vielfältig waren, zeigte vielleicht am deutlichsten die LP The Turtles Present the Battle of the Bands aus dem Jahr 1968. Für 11 Nummern schlüpfen die Turtles auf dieser Platte in die Identität von 11 verschiedenen Bands zwischen Country, Surfrock und Psychedelia. Zu dieser Zeit hatten sie sich schon etwas mehr künstlerische Kontrolle ihrer Produkte erstritten. Die nächsten beiden Nummern kommen aus der letzten Phase der Turtles von Ende 1969. Los geht's mit der letzten von der Gruppe autorisierten Single, eine Komposition von Judy Sill, Lady O. Sit and seek a crescent moon is laying at your feet with hope that's made of sand. You don't think you can, but you have held it all in your hands. I've been trying hard to keep from needing you, but from the start my heart just broke. Where it goes, still somehow my love for you grows, Lady O. So on my heels I grow wings, gonna ride silver strings, but I'll see you in my holiest dreams, Lady. Somehow my love for you grows, Lady O. um Flo und Eddie alias Mark Volman und Howard Kalen und ihre Abenteuer zwischen Hitparade und Satire geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. In der Songtrilogie, die gerade zu Ende ging, gab's Musik aus den Jahren 1969 und 64. Der letzte Song kam von den Crossfires aus dem Jahr 64. One Potato, Two Potato heißt die Nummer, eine Co-Komposition von Kalen und Volman und dem späteren Turtles-Rhythmus-Gitarristen Jim Tucker. Der Song wurde als B-Seite einer Single veröffentlicht, kam in San Bernardino tatsächlich in die lokalen Charts und brachte der Band einen Auftritt in der Fernsehshow eines gewissen Sam Riddle ein. In deren Verlauf gaben sie ihre Autogramme auf einer Kartoffel. Their first taste of the big time, heißt es im CD-Booklet dazu. Vor diesem historischen Artefakt gab es eine Coverversion eines Hits von Jan and Arnie aus dem Jahr 58, Gas Money. Später hieß das Duo Jan and Dean und die beiden machten schon vor den Beach Boys Surfrock. The Turtles nahmen Gas Money von Jan and Arnie Ende 1969 auf. Mark Volman spielte bei der Nummer nicht nur Saxophon, er saß auch am Schlagzeug. Veröffentlicht wurde die wilde Turtles-Nummer erstmals 1974, nachdem Kalen und Volman die Rechte an ihren alten Aufnahmen juristisch erstritten hatten. Das Doppelalbum Happy Together Again präsentierte neben den Hits ein paar Raritäten der Turtles, unter anderem eben die wundervolle Version von Gas Money. Howard Kalen schrieb damals mit der für Flo und Eddie typischen Selbstironie zu Gas Money: Wir versuchten so nah wie möglich an diesen kranken Garagensound ranzukommen. Gitarrist Al Nickel spielte Trompete, Jim Pons und ich sangen, Mark spielte Saxophon. Schlecht. Er spielte auch Schlagzeug und ist für dieses daneben gegangene Fill am Ende verantwortlich. Los ging diese Trilogie mit Lady O, der letzten von den Turtles autorisierten Single. Sie erschien im Dezember 1969 und kam nur auf Platz 78 der Billboard-Charts. Leadsänger fast aller Turtles-Songs war Howard Kalen und der konnte mühelos und glaubwürdig rau oder samtend klingen. Thank you. thinks of the loss of his love, neglecting his past, thinking love can't last. He was so happy, peaceful, and carefree. Now his life is lived as hers. Das war gerade eine der raffiniertesten Singles der Turtles, die erste, die von Bandmitgliedern komponiert worden war, und zwar von Gitarrist Al Nickel und Bassist Chuck Ports. Die Nummer hatte einen Raga-ähnlichen Instrumentalteil, ein Teil des Songs stand im 5/4- oder 5/8-Takt, ein anderer hatte einen etwas normaleren 6/8-Beat. Grim Reaper of Love heißt der Song, er wurde anno 66 veröffentlicht. Die Radiomacher in den USA konnten damit nichts anfangen. Single Nummer 4 der Turtles floppte folglich. Vor der Raffinesse von Grim Reaper of Love gab es eine handfestere Version der Turtles. In einer Folge der Shindig-TV-Serie spielten sie Ende 1965 die B-Seite ihrer zweiten Single Your Ma Said You Cried in Your Sleep Last Night. 1967 wurde zum erfolgreichsten Jahr der Turtles. Im März erschien die Single Happy Together und blieb dann 3 Wochen auf Platz 1 der Billboard-Charts. Eine erste Europareise führte sie im Juni nach London, in all ihren Höhen und Tiefen treffend nacherzählt in dem Film My Dinner with Jimmy. Howard Kalin schrieb das autobiografische Drehbuch dazu, und wer sich über Showbusiness oder den mitunter ernüchternden Kontakt zu angebeteten Göttern informieren will, dem oder der sei der komisch traurige Film wärmstens empfohlen. Der Film My Dinner with Jimmy aus dem Jahr 2003 ist zurzeit problemlos als DVD erhältlich. Auch die Turtles brachten auf den B-Seiten ihrer Singles gerne aus dem Rahmen fallende Musik unter. Hier ist eine B-Seiten-Trilogie aus den Jahren 1967 und 69. Or die. buzzsaw. Flo und Eddie und ihre musikalischen Abenteuer geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Songs, die 1967 und 69 B-Seiten von Turtles-Singles zierten. Los ging's mit Rugs of Woods and Flowers aus dem Jahr 1967. Danach gab's etwas Funk, Marke Turtles, Buzz Saw, die B-Seite von You Showed Me, als Single veröffentlicht Anfang 1969. Zum Schluss gab's einen Anti-Atom-Song mit versteckten Zitaten aus Prokofjews Peter und der Wolf. Chicken Little was right, heißt der Song, in Anspielung auf eine Prophezeiung eines Ureinwohners der USA. Zu hören war die Version, die 1967 als B-Seite der Single She's My Girl erschienen war. Die spätere Version vom Album Battle of the Bands ersetzte leider die Sitar-Gitarren durch Banjos. bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr. Jetzt noch ein Ausschnitt aus der Zusammenarbeit von Flo und Eddie mit Frank Zappa. Von dem Album Fillmore East, June 1971, jetzt Latex Solar Beef. You can hear the steam, baby. You can hear the screaming steam running down as the reamer steams up the lake. Reamy, weamy up to the snake. I said, I'll lose.